Die anthropologische Konstante des Finanzwesens. Ebenso wie bei Individuen, so gibt es bei Völkern, Gesellschaften, politischen Parteien, ja selbst den verschiedenen Stämmen innerhalb eines Volkes oder den verschiedenen Regionen innerhalb eines Staatsgebietes unterschiedliche soziale Gewohnheiten im Umgang mit dem Geld, mit eigenem wie mit anvertrautem. Es gibt aber eine empirisch beobachtbare und vielfältig belegte Grundkonstante, die in den Kernantrieben wirtschaftlichen Verhaltens begründet ist. Der Umgang mit eigenem Geld ist stets sorgfältiger und wirtschaftlicher als der Umgang mit fremdem Geld. Ein kleiner, häufig durchgeführter Test belegt das. Der Schweizer Ökonom Guy Kirsch, der an der Universität Freiburg, Schweiz, unterrichtet, berichtete mir Anfang der 80er Jahre über folgendes Experiment. Er traf sich mit den Studenten seines Seminars regelmäßig als Abschluss des Semesters zum Essen. Alternierend schlug er vor, dass jeder für Speisen und Getränke selbst bezahlt oder die Gesamtrechnung durch die Zahl der Teilnehmer geteilt und entsprechend umgelegt wird. Regelmäßig ergab sich über viele Jahre, dass im zweiten Fall die Rechnung fühlbar höher war als im ersten. Dieses Phänomen nenne ich die anthropologische Grundkonstante des Finanzwesens. Es wurzelt im angeborenen menschlichen Eigennutz und gilt in unterschiedlichen Ausprägungen, aber immer präsent, über alle Völker und Zeiten hinweg. Dieses Phänomen ist übrigens auch die Quelle der modernen Demokratie, gemäß dem amerikanischen Grundsatz »No taxation without representation«. Am Anfang der parlamentarischen Kontrolle stand der Wunsch der steuerpflichtigen Bürger, über Umfang und Art der Steuererhebung mitzubestimmen und dem Souverän, einem potenziell ruhm- und verschwendungssüchtigen König, bei der Erhebung und Verwendung der Gelder über die Schulter zu schauen. Deshalb war das Wahlrecht auch zunächst auf steuerzahlende Bürger beschränkt. Erst spät in der Geschichte der parlamentarischen Demokratie kehrten sich die Verhältnisse um. Heute ist es regelmäßig so, dass in den Parlamenten die Anwälte von Mehrausgaben sitzen und die Aufgabe der Ausgabenbegrenzung auf die Exekutive, dort auf den meist einsamen Finanzminister, übergegangen ist. Der amerikanische Investor Warren Buffett, seit vielen Jahrzehnten wegen seines extrem gesunden Menschenverstandes wirtschaftlich sehr erfolgreich, sagte zum Ausufern der Staatsverschuldung: »Ich könnte die Verschuldung in 5 Minuten beenden. Man braucht dazu nur ein Gesetz, das, sobald das Defizit 3% des Bruttosozialproduktes übersteigt, sämtliche Parlamentsmitglieder von der Wiederwahl ausgeschlossen sind.« Will man das finanzielle Verhalten von Staaten, Regierungen oder politischen Gremien richtig vorhersagen, so muss man nicht auf ihre Aussagen und Versprechungen achten, sondern auf die Antriebe, die ihr Verhalten steuern. Nur so, meint Kenneth Rogoff, kommt man zu zutreffenden Analysen des politischen Verhaltens in Finanz- und Schuldenkrisen. Dem Wunsch, den eigennützigen Missbrauch und die gedankenlose Verschwendung fremder Gelder in Grenzen zu halten, verdanken wir die Existenz von Rechnungshöfen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die besondere Rolle, die der Kassenprüfung in jedem deutschen Verein zukommt. Was die öffentlichen Finanzen angeht, so hat sich eine Reihe von Regeln praktisch bewährt, um die Eigenanstrengung der jeweiligen Gebietskörperschaft zu fördern, sowie Missbrauch und Verschwendung vorzubeugen. Der wirtschaftliche Erfolg des jeweiligen Staates, der Region oder der Stadt sollte sich möglichst klar und direkt in den Einnahmen der betreffenden Gebietskörperschaft niederschlagen. Jede staatliche Ebene sollte Aufgaben, die ihr zugewiesen sind, möglichst weitgehend aus den ihr unmittelbar zufließenden, von ihr beeinflussbaren Einnahmen decken können. Nach Möglichkeit sollte sie sowohl auf Art und Höhe der Ausgaben wie auf Art und Höhe der Einnahmen einen bestimmenden Einfluss haben. Jede staatliche Einheit muss wie jede privatwirtschaftliche Einheit grundsätzlich auch das Risiko ihres wirtschaftlichen Scheiterns tragen. Und in einer Demokratie muss dies den Wählern wie den Gewählten gleichermaßen bewusst sein. Im Extremfall kann die Risikotragung auch darin bestehen, dass man die Folgen einer Zahlungsstörung bis hin zu einer Insolvenz tragen muss. Der amerikanische Ökonom Robert Mundell, der für seine Untersuchungen zum optimalen Währungsraum den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekam, ist strikt gegen gemeinsame Schuldenaufnahme und gemeinsame Haftung von Euro-Ländern. Er weist darauf hin, dass in den USA der Bund schlicht keine Haftung für die einzelnen Staaten übernimmt. 1792 haben sie das noch gemacht, nach dem Unabhängigkeitskrieg, weil man sagte, der Krieg hat die meisten Schulden verursacht, aber dieses Argument funktioniert natürlich heute nicht mehr. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es dann einen erneuten Versuch, den amerikanischen Bundesstaat für Schulden einzelner Staaten in Haftung zu nehmen. Hinter diesem Versuch standen große britische Banken, die Verluste fürchteten. Das misslang, und einige amerikanische Bundesstaaten, die sich bei großen Infrastrukturprojekten verhoben hatten, wurden zahlungsunfähig. Der Berliner Ökonom Karl Ludwig Holtfrerich hat dazu eine aufschlussreiche Analyse vorgelegt. Seit 160 Jahren ist also für den großen Bundesstaat USA eindeutig klargestellt, dass der Bund keine Haftung für die finanziellen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten übernimmt. Das Beispiel zeigt, dass eine Schuldenkrise von Ländern in einem gemeinsamen Währungsraum keineswegs historisch einmalig ist und auch nicht durch einen Bailout gelöst werden muss.